Guten Tag, mein Name ist Bulur. Ich bin die Dienstleitende Ärztin auf der Station und würde gerne das als Gespräch mit Ihnen führen. Ist das in Ordnung für Sie? Ja, in Ordnung. Okay, Tabii. zuerst werde ich ein paar Fragen zu Ihrer Person stellen, dann direkt Ihren aktuellen Beschwerden übergehen. Wie heißen Sie denn? Ja, mein Name ist Jakob Mais. Mais. Ja. Herr Mais, könnten Sie Ihren Vor- und Nachnamen buchstabieren? Jakob JAKOB Aha. Mais, Mais. IS. Ja. Ohne E, nur S. Okay. Ja. Nur IS, ja. AIS. Okay. Herr Mais, wie alt sind Sie? Ja, ich bin 55, Frau Doktor. 55. Okay, wann sind Sie genau geboren? Ja, 8.8.1970. 8. 8. 8. Okay, 1900. 70. Alles Gute zum Geburtstag, Herr Mayas. Ja, vielen Dank, Frau Doktor, aber ich fühle mich nicht gut. Ja, deswegen ich konnte meinen Geburtstag nicht feiern. Ich konnte Okay. nicht gut Luft kriegen und ich habe Schmerzen beim Brust. Schmerzen. Ja, in der Brust. Ja, leider. Okay. Seit wann haben Sie Ja, diese seit 4 Tagen habe ich Schmerzen? Beschwerden, seit 4 Tagen besonders. Es geht schlimmer, es ist schlimm Ja. geworden. Ja, es tut mir sehr leid zu hören. Wo genau sind Ihre Schmerzen? In der Ja, Hinter? in der ganz Brust, ich kann sagen. Brunch, okay. Vor 10 Tagen hatte ich Erkältung gehabt und Erkältung. habe Kräutertee und Bonbon und so weiter habe ich viel eingenommen. Dann ich fühlte mich besser, aber seit 4 Tagen meine Beschwerden verschlimmert. Habe ich Fieber, habe ich auch Husten und ich fühle mich nicht gut. Ich kann nicht laufen. Ich habe kein Kraft. Okay, ja, ich verstehe. Haben Sie beim Husten Auswurf auch? Ja, habe ich auch Wie sah Auswurf. Ihre Auswurf oder Ja, wie? gelbliche oder grünliche Auswurf, kann sagen, ja. Grünlich und gelblich. Okay. Und haben Sie seit 4 Tagen Husten? Ja. Seit 4 Tagen habe ich Husten. Und Haben gestern Nacht konnte ich nicht schlafen. Hatte ich gezittert und aufgewacht und habe ich mein Kleidung wechselnd. Dann schwitze ich, wie ich geduscht habe. Und ich habe ein kalt geduscht mit Kaltwasser und ich habe mein Fiebertemperatur gemessen, es war 39,5 und habe ich ein Paracetamol eingenommen, mein Fieber hat gesunken, aber heute Morgen habe ich auch Fieber jetzt. Heute Morgen mein Fieber ist 40, Frau Doktor. Und ich fühle mich total schlapp. Ja, okay, ich verstehe. Und Sie haben Sie auch Atemnot? Ja, ich kann nicht Luft kriegen. Im Ruhe auch haben Sie Atemnot. Ja, besonders wenn ich laufe oder Treppe steige, aber in Ruhe auch. Seit heute Morgen habe ich Atemnot. Okay, aber haben Sie vor 4 Tagen keine ähnliche Beschwerden? Keine Beschwerden. Ja, vor 10 Tagen hatte ich Erkältung Ja. und ich habe Schnupfen und aber seit 4 Tagen habe ich Husten und Brustschmerzen, ein etwas, ich habe komische Gefühle, wie enge Gefühle, ich weiß nicht, aber das stört mir sehr. Haben Sie auch Brustschmerzen? Brustschmerzen, Jetzt? ja. Jetzt. Okay. Ja. Könnten Sie Beim Husten. Beim Husten beim habe ich. Husten? Ja, Ja, okay. ja. Beim Husten. Ja. Und Okay. ich habe Kodion und N-Acetylcystein eingenommen wegen Husten und Auswurf, aber hat mir nicht geholfen. Eine Linderung gebracht. Okay. Haben diese Medikamente Ihre Hausarzt verschrieben? Ja, vor 6 Monaten hat mein Hausarzt diese Medikamente geschrieben und zu Hause hatte ich. Deswegen habe ich selbst eingenommen. Okay. Haben Sie vor 6 Monaten ähnliche Beschwerden gehabt? Ja, einmal hatte ich Husten vor 6 Monaten, aber es dauert 3 Tagen. Dann ich war gesund. Okay. Okay. Ja, ich verstehe. Wie viel wiegen Sie, Herr Mais? Ja, ich bin 69, Frau Doktor. 69, okay. Ja. Wissen Sie, wie groß Sie sind? Ja, ich bin 1,78 Meter. 78. Ja. Okay. Wie heißt Ihr Hausarzt oder Ihre Hausärztin? Herr Wagner. Herr Wagner. Herr Wagner. Okay, danke schön für diese Informationen. Haben Sie im Blut in Ihrer Hüsten oder in Ihrer Auswurf bemerkt? Blut? Bulut habe ich nicht gehört, nein. Okay, es freut mich. Schlafen Sie gut? Nein. Wie Nein, ist nein. Ihr Appetit? Ja, wie ist Ihr Appetit? Ja, seit 2 Tagen, ich kann nicht gut essen. Ich esse nur Suppe. Okay. In letzter Zeit haben Sie ungewöhnlich ab oder zugenommen? Nein, nein, habe ich nicht gemacht. Okay, sehr gut. Haben Sie Probleme beim Wasserlassen oder Stuhlgang? Ja, seit gestern pinkle ich sehr wenig. Okay. Aber Stuhlgang ist ganz normal. Trinken Sie ausreichende Getränke? Denken Sie? Ja, ich weiß nicht, Frau Doktor, aber ich habe Fieber und ich habe gezittert. Ja, ich trinke, aber ich weiß nicht, ob ausreichend ist. Herr Mais, sind bei Ihnen irgendwelche chronische Erkrankungen bekannt? Ja, ich leide an seit 7 Jahren Bluthochdruck. Und hatte ich auch Vorsterdrüsenkarzinom. Karzinom. Ja, Oh, ist vor 3 Jahren. vor 3 Jahren. Wurde es mit Bestrahlung behandelt. Okay. Sind Sie jetzt gesund oder sind Sie ja? Ja, ich fühle mich gesund, aber ich nehme regelmäßig ein Medikament. Goserelin 3 Milligramm monatlich, Unterhautimplantat. Implant, okay. Ja. Könnten Sie wiederholen der Name, Ja, Medikament? Goserelin, Goserelin, okay. ja. 3 Milligramm, okay. Ja. 3,6 Milligramm 3,6 Milligramm, okay. monatlich. Ja, ich verstehe. Und nehme ich auch ein Norvasc-Tablett, Norvasc 10 Milligramm Tablett. Ich nehme regelmäßig. Ja, morgens. Ja, morgens. Noch etwas? Haben Sie einige Medikamente nehmen? Nein. Nein, okay. Ja, sehr gut. Wurden Sie schon einmal operiert, Herr Mais? Ja, wegen Vorsteher Drüse Karzinom wurde ich operiert. Danach verdi ich Bestrahlung gehabt. Ja. Ja, habe ich Bestrahlung gehabt. Vor 3 Jahren, okay. Ja, vor 3 Jahren. Noch etwas? Nein, Nein. habe kein mehr. Okay. Rauchen Sie, Herr Mais? Ja, ich rauche gerne 10 Zigaretten pro Tag. Seit wann rauchen Sie? Ja, seit 30 Jahren. Ja, mein Urologe hat mir empfohlen, aufzuhören, aber ja, ich könnte nicht schaffen. Ja, Ja, ich ich habe viel empfehle Stress, gleich. deswegen rauche ich. Ja, ich verstehe Sie, aber wir müssen diese Subject wiederholen sprechen, widersprechen. Und trinken Sie Alkohol? Ja, ich trinke manchmal Bier, ein oder zwei Bier. Ein oder zwei Flaschen Bier, manchmal am Wochenende oder ein Ja, bis einmal pro Woche oder einmal. dreimal pro Monat. Okay. Hatten Sie jemals Kontakt mit Drogen? Nein, niemals. Treiben Sie regelmäßig Sport? Ja, ich laufe. Zweimal pro Woche. Ich laufe gerne. Okay. Sehr gut. Gibt es in Ihrer Familie chronische Erkrankungen? Beim Vater oder bei der Mutter? Ja, leider mein Vater ist an Lungenkrebs gestorben. Und meine Mutter leider an Zuckerkrankheit und Bluthochdruck. Okay, haben Sie Geschwister? Ja, ich habe einen Bruder. Er ist gesund, denke ich. Ich habe nicht eng, aber Okay. er war gesund das zaman. Ja, okay, ich verstehe. Was machen Sie beruflich? Ja, ich bin Lehrer. Lehrer, okay, sehr gut. Und leben Sie allein oder mit jemandem zusammen? Ja, ich habe Familie, Frau Doktor. Ja, okay, Sie verheiratet, ja, sehr gut. Ja. Und haben Sie Kinder? Ja, ich habe 3 Töchter. 3 Töchter. Sehr gut. Sind Sie gesund? Ja, mein kleine Tochter leidet an Asthma. Asthma. Okay. Sind Sie allergisch gegen etwas? Ja, ich habe Nussallergie. Nussallergie. Wie reagieren Sie darauf? Ja, mit Halskratzen und Jucken reagiere ich. Halskratzen, okay. Und Ja. Okay, sind Sie vollständig geimpft? Ja, denke ich. Okay, waren Sie in letzter Zeit im Ausland? Im Ausland, letztes Jahr waren wir Maldivinsel mit meiner Familie. Aber lässt ja. Letztes Jahr, ja. Okay. Gibt es jemanden in Ihrer Umgebung mit ähnlichen Beschwerden gehabt? Ja, im Lehrerzimmer ein Kollege letzte Woche hat auch Husten. Und viele viele Kollegen und Kollegen hat Erkältung und nach dem Erkältung hatte ich ähnliche Beschwerden wie meine Kollege. Okay, haben Sie Impfung gegen Pneumokokk oder Grippe? Was ist Pneumokok Produktor? Was ist Pneumokok? Weiß ich nicht. Pneumokok ist eine Bakterien, Lungen Entzündung verursacht. Aber das ist eine der Name eine Impfung, Pneumokok-Impfung. Okay. Haben Ich Sie habe keine Pneumokokimpfung gehabt, aber ich bin geimpft gegen Covid-19 viermal und Kinderheitskrankheiten bin ich auch geimpft und Tetanus und ja, Grippe. Ja. Okay, haben Sie eine Covid-Test gemacht? Covid-Test. Warum, Frau Doktor? Ja, Sie haben Lungenentzündung, ich glaube, oder eine Halsentzündung. Manchmal Sie können eine Covid-Test Nein, habe ich nicht machen. Covid-Test. Nein. Habe ich nicht Covid-Test gehabt. Oder im Hausarzt wurde sie eine Covid-Test gemacht? Nein. Nein, nein, nein, nein. Ja. Aber das ist gefährlich. Ich muss, ja, kann ich zu Hause gehen? Ist das, wenn ich Covid habe, das kann. Jetzt es ist so für ich etwas zu Generelles sagen, aber ich denke sie muss ein paar Stunden im Krankenhaus bleiben. Nach der Untersuchung entschieden wir, ob sie im Krankenhaus bleiben muss. Aber ich möchte sagen jetzt diese Informationen. Und habe ich nicht keine weitere Fragen, Herr Mais? Möchten Sie etwas hinzufügen oder haben Sie an Fragen? Haben Sie Fragen Ja, an? mein Vater ist ein Lungenkrebs gestorben. Deswegen habe ich Angst. Kann ich ein Lungenkrebs haben, Frau Doktor? Ja, Herr Mais, ja, ich verstehe Ihre Sorge sehr gut, aber bitte denken Sie nicht gleich an das Schlimmste. Und ja, ich habe gesagt, ich muss einige Untersuchungen durchführen, auch um die Krebs auszuschließen. Aber zuerst werde ich Sie körperlich untersuchen und Blut abnehmen. Um einige Laborparameter überprüfen und danach eine weitere Untersuchung durchführen und Ihre Beschwerde mit meinem Oberarzt besprechen. Sobald alle Ergebnisse vorliegen, kann ich Ihnen etwas Genaueres sagen. Aber Sie haben jetzt, zuerst werde ich Ihnen Vitalparameter überprüfen, Ihre Sauerstoffsättigung und Atemfrequenz und Herzfrequenz und Ihren Blutdruck und Puls. Dann werde ich Sie eine Zugang legen und eine Fiebersenken verabreichen mit ausreichender Flüssigkeit. Dann wir beurteilen alle Ergebnisse und ich werde Sie eine genaueres sagen. Frau Doktor, Etwas werden Sie Covid-Test durchführen? Werden Sie? ja, ich kann, aber so als möchte ich eine Röntgenaufnahme veranlassen und die Bluttests Ergebnisse sehen. Dann werden wir eine Ja, wie wird Covid-Test durchgeführt? wie wird gibt es Schnelltest Präparate haben wir oder falls diese Test unklar ist, können wir einige Labortest überprüfen Okay, mit Frau Blut Doktor. im Dann Blut. warte auf. Ya Aynen. bitte warten Sie sich mir in diesem Raum und eine Schwester Kümmerz wird sie um kümmern. Okay, vielen Dank, Frau Doktor. Sie sind sehr nett. Die sich um kümmern ilerlesin. Okay. Herr Oberarzt. Guten Tag, Herr Oberarzt. Ich möchte Ihnen einen neuen Patienten vorstellen. Haben Sie kurz Zeit für mich? Ja, bitteschön. Der Patient heißt Jakob Mais, ist 55 Jahre alt, 1,78 Meter groß und wiegt 69 Kilogramm. Herr Mais stellte sich heute bei uns wegen seit 3 Tagen beständiger zunehmender Fieber. Mit heute Morgen 40 Grad, Tüs mit grünlich und gelblich Auswurf und belastungsabhängig Dyspnoe. Der Patient klagte über auch Myalgie, Müdigkeit und nächtliche Hyperhidrose, Schüttelfrost und Zittern. Die Einnahme Paracetamol, Anacetylcystein und Codein. Codein haben die Patient keine Besserung gebracht. Der Patient berichtete, er letzte Woche oder circa 10 Tagen eine Erkältung gehabt und eine Erkältung gehabt, aber seit 3 Tagen ihre Beschwerden hatten sich verschlimmert. Und in ihre Arbeitsplatz haben viele Mitarbeiter oder Mitarbeiterin ähnliche Beschwerden haben. Und in der vegetativen Anamnese ist unauffällig bis auf schmerzbedingte Insomnie und Inappetenz. Und der Patient hat Oliguri, Oliguri, nicht ja Oliguri. Und an Vorerkrankungen leidet er seit 7 Jahren an arterieller Hypertonie. Seit arterieller Hypertonie, ja. An arterieller Hypertonie und bei der Patientin hat vor 3 Jahren eine Prostatakarzinom diagnostiziert und bei Nochmal bitte. Prostatakarzinom ne? Bei Bei der Patientin dem Patienten. Ja, bei den Patienten wurde vor 3 Jahren eine Prostatakarzinom diagnostiziert und der Patient wurde für diese Beschwerden oder für diesen Grund eine Operation durchgeführt. An Prostata operiert der Patient nimmt regelmäßig 10 Milligramm Norvax morgens und er benutzt eine Implant Goserelin 3,6 Milligramm monatlich gegen Prostatakarzinom. Und er Er ist Rache, raucht seit 30 Jahren 10 Zigaretten pro Tag. Er trinkt gelegentlich ein bis zwei Flasche Bier einmal pro Woche. Drogenkonsum wurde verneint und läuft zweimal pro Woche regelmäßig. Er ist Lehrer. Oder er arbeitet als Lehrer. Er ist verheiratet, hat drei gesunde Tochter. Nein, hat zwei gesunde Tochter und seine kleine Tochter hat Asthma bronchiale und er ist Seine jüngste Tochter. jüngste. Ja, okay, jüngste Tochter hat Asthma bronchiale oder leidet an Asthma bronchiale. Ist allergisch gegen Nüsse mit den Symptomen Hass, Kratzen und Pruritus. Er ist vollständig geimpft und Reiseanamnese ist unauffällig. Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf Pneumonie hin. Als Differentialdiagnosen kommen Covid und Asthma bronchiale yani. Ja. Aber Fieber olmaz. COPD, ja manchmal. COPD in Betracht. Zur Das eine wichtige Information in der Familienanamnese bei diesen Patienten. Ja, der Vater, seine Va sein Vater hat sein Vater in Sein Vater ist an Bronchialkarzinom verstorben und seine Mutter leidet an arterieller Hypertonie und an Diabetes mellitus Typ 2 und er hat eine gesunde Bruder. Welche Symptome sprechen für eine Pneumonie? Ja, der Patient hat vor 10 Tagen Erkältungssymptome und seit 3 Tagen hat er hohe Fieber, Husten, hohe Fieber, Tussis, Dyspnoe und grünlich-gelblich Auswurf. Diese Symptome sprechen für eine Pneumonie. Wie können wir sagen, als Fachbegriff für Husten mit Auswurf? Und Ja. produktive Okay. Tüsüs und zur Abklärung der Beschwerden sollten die folgenden Maßnahmen durchgeführt werden. So als würde ich den Patienten körperlich untersuchen, den Patienten körperlich untersuchen. Und ich würde alle Vitalparameter ich würde alle Vitalparameter kontrollieren und gegebenenfalls eine Sauerstoffsättigung und ausreichende Flüssigkeit geben. Und bei der körperlichen Untersuchung achte ich darauf, achte ich darauf, Atemfrequenz, Herzfrequenz, Blutdruck und die andere Vitalparameter. Und ich höre und ich auskültiere Lungen und Herz, um die meine Verdachtsdiagnose bestätigen und auch die andere mögliche Pathologien auszuschließen. Und dann Was erwarten Sie bei der Auskultation? bei der Auskultation erwarte ich eine Geräusche als Gizem miydi? Gizem. Wiesing desem olur mu? Also Ihre Verdachtsdiagnose ist Pneumonie. Pneumonie, Ja. ja. Ich erwarte ja Rasselgeräusche und feuchte Feuchte Rasselgeräusche Rasselgeräusche. und verminderte verminderte Geräusche erwartet. Stimm doğrudur. Bunları bilmiyorum. Stimm o da ich Was erwarte ist das denn? Geräusche Stimmt, Ton. Fremitus. Was ist das? Stimm Kennen wie Sie? nein, yani in der Türkisch. Nee, okay, also bei der Palpation, ja? Ja. Palpation kennen Ja, wir. ich weiß. Bei der Palpation, ich sage der Patient, bitte sagen 99, dann ich palpiere die Lungen und ich fühle eine Geräusche oder eine Bewegung. Nasıl söylüyorum? Also verminderte Ja, vermin. Stimmfremitus Ja. kann man feststellen, ja? Ja, Gut. Stimme Frenitus. Okay, Stimme Frenitus. Okay. Und ich würde ich würde den Patienten, ich würde eine Röntgenaufnahme Röntgen des Thorax in zwei Ebenen veranlassen, um meine Verdachtsdiagnose bestätigen. Und gegebenenfalls Was erwarten Sie? ich erwarte Santi. Ich erwarte Greiche Greiche-Bereich, oder? Also Fachbegriff, also Infiltration Ja, Infiltrat. erwarten. Ja. Ja, genau. Opazität, ja, Infiltrat. Ich erwarte betroffenen Lungenlappen Infiltrat und gegebenenfalls ein CT ist sinnvoll und ich würde Blut abnehmen und großes Blutbild, Entzündungsparameter, BSG und CRP und Nieren- und Leberwerte ja, bestimmen lassen. Und eine Covid-Test und ich würde eine Covid-Test durchführen, um die Covid auszuschließen. Dann Prokalstonik, Bronchialkarzinom. Nein, das ist spezifisch bei der Pneumonie, ja. Ja, Okay. Prokalstonik, okay. Und ich würde im Blut Prokalstonin überprüfen. Prokalstonin. Ja. Okay. Wurde schon die körperliche Untersuchung durchgeführt und dann Laboruntersuchungen auch dann? Laboruntersuchung und Röntgen und CT veranlassen. Dann sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, schlage ich die folgende Therapie vor. Okay. Ja. Würden Sie diesen Patienten stationär oder ambulant behandeln? Nein, nein. Ich würde den Patienten stationär aufnehmen, um die den Patienten stabilisieren, um die Patienten zu stabilisieren. Er hat 40 Grad Fieber. und hat Atemnot und Atemnot und so nehmen der Tüsis. Deshalb denke ich, der Patient stationär aufnehmen sollte. Die Hulk 65 Klassifikation, kennen Sie? Wiederholen bitte. Kennen Sie Hulk 65 Klassifikation? Fünfundsechzig. Hulk 65. Kennen Sie? Kennen Sie Nein, es? nein, Kurve 65. Okay, machen Sie weiter. 65, nein, ich weiß nicht. Dann ich würde eine Zugang legen und eine Fieber senken und ausreichende Flüssigkeit verabreichen. Dann ich würde eine Antibiotherapie beginnen mit Penicillin. Dann gegebenenfalls Erythromycin oder die andere. Ich würde den Patient, ich empfehle den Patienten Nikotin und Alkoholkarenz auch natürlich. Ja, alles ist. Dann ich überwache den Patienten engmaschig. Ja, das sei. Okay, also Sie haben gesagt, dass Sie gegebenenfalls eine Bronchoskopie durchführen würden. Könnten Sie bitte Bronchoskopie erklären? Ja. Ja, Bronkoskopie ist eine Lungenspiegelung. Ich meine, mit Hilfe der Bronkoskopie können wir die Atemweg und Lungen beurteilen. Vor dieser Untersuchung Vor der Untersuchung sollte sich die Patienten 8 Stunden nüchtern sein. Vor dieser Untersuchung können wir eine örtliche Betäubung, eine Spray im Mund, aber falls die Patienten will, können wir eine sedative verabreichen? Ja, ich glaube. Wir führen eine flexible Schlauch in den Mund bis Lunge und mit einer Kamera und diese Untersuchung zeigt uns die Strukturen und die Pathologien in Atemweg und Lunge führen ein. Nach der Untersuchung gegebenenfalls wir können eine Gewebeprobe entnehmen und nach der Untersuchung sollte sich die Patienten eine Begleitperson mitbringen, weil der Patient braucht eine Person, um sie zu Hause so mitbringen mit olmadı. Yine söyleyemem. Okay. Nach der Untersuchung sollte der Patient nicht dürfen Auto fahren oder wichtigste Dokumente unterschreiben. Ja. Okay, nach der Untersuchung darf der Patient Nicht. mit selbst Auto fahren und wichtige, was war Dokumente das? Verträge unterschreiben. Genau. schreiben. Okay, gut. Ich glaube, das ist genug. Bronchiallavaş. Bronchiallavaş ist eine Waschemethode. Ja, ich glaube. Waschemethode, aber Lungenspülung, yani ya tam tercümesi lungenspülung başa und çok şey olmadı ya. sel probe mankan beurteilen, o da sel Ya. ferandelungen. Ya. Gut, hocam ben çok beğendim. Bugün gerçekten tam bir sınava hazırlık gibi oldu. Çok elinize sağlık. Ben inşallah çok ümitliyim sizden. Yarın inşallah başaracaksınız. Sadece şunu ekleyeyim. İnder vegetatif anamneze ist unauffällig dediniz. Die vegetatif anamneze ist Ya unauffällig. Ya direkt önemli. yani inder deyince işte Gaber an Tabii'ye gibi bir şey gerekiyor. geliyor. Okey. Yani die Direkt. vegetatif anamneze ist unauffällig bis auf bla bla bla artık. Yani onu Ya ya. sadece kulağıma çarptı, ben de düzeltmiş oldum. Teşekkür ederim ya. Geçerse Okey. size yemek ısmarlayacağım diyeceğim ama nasıl olur bilmiyorum. Ey kalabalık abi. Ama Yavuz abi hak etti. Hocam size yakın olanları yemeğe götürürsün zaten. Yemeğe götürürüz ya da misafir ederiz ya. Çok güzel bir bahçemiz var, misafir. Bence de ilk kısım özellikle çok iyiydi. İlk kısma çok önemli diyorlar zaten. İnşallah İnşallah Allah'ın güzel izniyle olur. Evet, gideceksiniz diye inşallah. düşünüyorum. Zaten yazınız da güzeldirsin. Bayanlar inci gibi yazıyor. Mektupta hiç problem olmaz. İlk bölümde İnşallah. mektup şeyse zaten Allah'ın izniyle geçersiniz. İnşallah temenniniz. Kötü bir jüriye inşallah denk gelmezsiniz. Gününüzde olursunuz. Bunlar çok önemli. Sözlü sınavlar her Evet. zaman risk içeriyor. Allah Teşekkür. yardımcınız olsun inşallah. Sağ olun, sağ olun. Okay. Oberarzt, ich bin bereit. Würde Ihnen gern einen neuen Patienten vorstellen, den ich eben in der Notaufnahme gesehen habe. Hätten Sie kurz Zeit? Ja, bitte. Es handelt sich um Jakob Mais, einen 55-jährigen Patienten, geboren am 8.8.1970, 1,78 Meter groß, 69 Kilogramm schwer. Er stellte sich bei uns vor aufgrund seit 4 Tagen bestehender progredienter Brustschmerzen im ganzen Brust sowie Fatigue. Er berichtete, dass sich die Beschwerden beim Husten verschlechtert. Ferner gab er an, Husten mit gelblichem und grünlichem Auswurf zu haben. Darüber hinaus klagte er über bewegungsabhängige Dyspnoe. Als Begleitsymptomen liegen Fieber bis 40 Degree oder Grad sowie Tremor. Er habe vor 6 Monaten ähnliche Beschwerden gehabt. Er sei vor 6 Tagen erkältet gewesen. Er habe gegen Fieber Paracetamol genommen. Es hat ihm ein bisschen geholfen. Er habe gegen Husten Kodiovan und N-Acetylcystein genommen. Es hat ihm nicht geholfen. Die vegetative Anamnese ist unauffällig bis auf Inappetenz, Oligurie, Insomnie. An Vorerkrankungen leidet er seit 7 Jahren an arterieller Hypertonie. Dagegen nimmt er Norvasc 10 Milligramm ein. Darüber hinaus hatte er vor 3 Jahren Prostatakarzinom wurde mit Operation und Radiotherapie behandelt. Dagegen nimmt er 3,6 Milligramm Goserelin. Er habe eine Allergie gegen Nuss, die sich mit Pruritus und Halskratzen. Ich weiß nicht, was ist die Fachbegriff, äußert. Er rauche seit 30 Jahren eine halbe Schachtel Zigarette täglich. Er trinke ein bis zwei Bier pro Woche. Drogenkonsum wurde verneint. Er ist verheiratet. Er hat drei Töchter. Eine Tochter leidet an Asthma bronchiale. In der Familienanamnese fand sich bei der Mutter Diabetes mellitus und arterielle Hypertonie. Der Vater ist an Bronchialkarzinom verstorben. Er hat einen gesunden Bruder. Er ist vollständig geimpft. Die Reiseanamnese ist unauffällig. Meine Verdachtsdiagnose lautet auf Pneumonie. Dafür schiebt die Husten mit gelblichem und grünlichem Auswurf, Fieber, Brustschmerzen. Differentialdiagnostisch kommen Asthma bronchiale, Myokarditis und in Betracht. Zur Diagnostik würde ich zunächst eine körperliche Untersuchung durchführen. Im Rahmen der Untersuchung zuerst würde ich die Vitalparameter erfassen. Besonders in diesem Fall Sauerstoffsättigung, Fieber, Temperatur, Atemfrequenz. Und Blutdruck ist entscheidend. Danach würde ich den Patienten inspizieren. Dabei würde ich Allgemeinzustand des Patienten, Atemfrequenz beachten, auf Allgemeinzustand des Patienten achten. In diesem Fall ist Inspektion wegweisend. Bei der Inspektion erwarte ich erhöhte Lungengeräusche. Danach palpiere ich den Patienten. Dabei würde ich erhöhte Chitinpyrimidus erwarten. Zur weiteren Diagnostik würde ich Laboruntersuchung durchführen, um das Blutbild, Entzündungswerte, unter anderem CRP, ESG und Troponin, um eine Myokardinfarktus oder koronare Herzkrankheit auszuschließen. ProBNP zu bestimmen. Als apparative Diagnostik würde ich Röntgen-Thorax veranlassen, gegebenenfalls CT-Thorax veranlassen. Sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, würde ich dem Patienten würde ich nicht direkt stationär aufnehmen. Zuerst muss ich die Ergebnisse warten. Wir haben ein Score oder ein Schema, das heißt KURP 65. C bedeutet Konfusion, R bedeutet Atemfrequenz. Wenn über 30, das ist ein Punkte. Wenn Konfusion positiv ist, das ist auch 1 Punkte. Dann Blutdruck. Ich messe Blutdruck. Wenn systolischer Blutdruck unter 90, das ist auch ein Punkte. Und wenn der Patient mehr mehr als 65 Jahre alt. Das ist auch ein Punkt. Wenn Patient hat zwei Punkte, sollen wir stationär aufnehmen. Ja, zuerst würde ich einen Venenzugang legen, ablegen, um eine venöse Therapie zu ermöglichen. Als medikamentöse Therapie würde ich Antibiotikum verabreichen und Flüssigkeitszufuhr verabreichen. Ja, das war alles. Und? Und Antipyretikum, Was empfehlen Sie nach der Behandlung den Patienten? Atembewegung. Was meinen Sie damit? Bewegung, nein. Rehabilitation. Atmen Atmen, Rehabilitation. Rehabilitation Und viel Wasser trinken. und regelmäßige Impfung gegen Pneumokokk, gegen Influenza, COVID-19. COVID-19. Wie können wir bei dem CT des Thorax eine Pneumonie diagnostizieren? Beim Pneumonie wir können Infiltration sehen in der CT. Würden Sie in diesem Fall Spirometrie durchführen? Spirometrie ist in der Regel im Asthma bronchiale und COPD entscheidend. Ich empfehle nichts in diesem Fall. Würden Sie in diesem Fall Atemwegspiegelung durchführen? Suez würde ich nicht empfehlen. Okay. Was würden Sie erhöhte Fieber senken? Wie würde ich, oder? Ja, wie? Habe ich schon einen Venözugang abgelegt? Ich gebe den Patienten Paracetamol, um Fieber zu senken. Und können wir auch Metimazol geben. Oder wir können Ibuprofen-Tablette verabreichen. Okay, gibt es intravenös Paracetamol Perfalgan, das heißt Perfalgan, wir Präparat? haben. Okay. Wie können wir eine Tuberkulose ausschließen? Wir können PPD, Hauttest machen. Und? Und wir können im Röntgenthorax erkennen. Wie können wir ein COVID-19 ausschließen? Wir können Covid-Schnelltest durchführen mit Auswurf entnehmen. Präparation adını unuttum şu an. Tröpfchen. Tröpfchen Schnell Nasenabschüttrich oder abschnitte. orale Abschüttrich-Test. Ja, Nasen orale abschnitte. Wenn der Patient selbst machen möchte, orale Abschüttrich-Test machen. Wenn wir im Krankenhaus COVID-19-Test möchten, nasale Abschüttrich-Test durchführen. Vielen Dank für die Information. Okay. Wie können Sie ein Bronchialkarzinom ausschließen? Zuerst würde ich ein CT veranlassen. Wenn ich eine Befunde sehe, sollten wir Feinnadelbiopsie veranlassen oder durchführen. Oder wir können mit Bronkoskopie ausschließen oder bestätigen. Okay. Ich habe alle Fragen gestellt. Danke, Herr Oberarzt. Einen neuen Patienten aufnehmen und würde ich den Patienten vorstellen, haben Sie kurz Zeit für mich? Ja, bitte. Es handelt sich um Jakob Mais. Ja, Herr Mais ist 55 Jahre alt und 69 Kilogramm schwer und 1,78 Meter groß. Der Patient stellte sich heute bei uns wegen seit 5 Tagen bestehenden produktiven Tussis vor. Der Patient, die produktive Tussis tritt mit gelblichen, grünlichen und ohne Blutungen Schuppen auf. Des Weiteren berichtet der Patient, dass er war vor 5 Tagen eine Erkältung oder Influenza gehabt habe. Zunächst erwähnt der Patient, dass sein Kollege und seine Kollegin ähnliche Probleme hatten. Die Einnahme von Paracetamol, Acetylcystein und Codein hat keine Verbesserung gebracht. Die Symptome sehen mit Dyspnoe, Tremor, tussisbedingte Thoraxschmerzen, Hyperhidrosis und Nachschweiß einher. Die Frage nach Gewichtsverlust wurde verneint. Die vegetativen Anamnese ist unauffällig, bis auf Inappetenz, Insomnie und wenige Urin. Erkrankungen nannte er seit 7 Jahren bestehende arterielle Hypertonie, seit 3 Jahren Prostatakarzinome. Wegen dieser Probleme, es wurde bei den Patienten eine Prostatektomie durchgeführt. Danach diese Probleme wurde mit Strahlentherapie behandelt. Er nimmt Gesoretin vielleicht. Gesoretin 3,6 Milligramm Tablet monatlich und Norvax 10 Milligramm morgens ein. Der Patient reagiere allergisch auf Mus, die äußert sich mit Halskratzen. Er rauche 10 Zigaretten seit 20 Jahren und er trinkt 1 bis 2 Flasche Bier gelegentlich. Drogenkonsum wurde verneint. In bezüglich der Familienanamnese teilt er mit, dass Vater an Pulmonerkarzinom verstorben. Die Mutter leidet an Diabetes mellitus und arterielle Hypertonie. Er hat einen Bruder, der gesund ist. Er ist vollständig geimpft. Reiseanamnese ist unauffällig. Er trifft regelmäßig Sport. Er laufe gerne. Es er ist Lehrer und verheiratet. Der Patient hat zwei, drei Töchter. Seine kleine Töchter leiden an Asthma. Ich gehe von einem Verdacht auf Pneumonie aus, da der Patient dafür typische Symptome aufweist. Der Patient leidet unter Dyspnoe, Schuppentum, Thoraxschmerzen, Fieber. Diese Symptome sprechen für Pneumonie. Als Differentialdiagnose kommen Pulmonalkarzinoma, Myokarditis und Covid-19 in Betracht. In meine Verdachtsdiagnose zu bestätigen, wurde ich zunächst den Patienten eine Vitalparameter überwachen. Danach würde ich den Patienten eine körperliche Untersuchung. Bei der körperlichen Untersuchung achte ich darauf, ob bei Inspektion Takypnoe, Lippenzyanose, Nasenflügelatmung gibt und bei Palpation es Schistimmitus, verstärkte Schistimmitus gibt. Und danach würde ich den Patienten auskultieren. Bei der Auskultierung achte ich darauf, ob feinblasige Rasergeräusche und abgeschwächtes Atemgeräusch vorliegen. Neben körperlicher Untersuchung wären Laboruntersuchungen sinnvoll, um umfassende Diagnostik zu gewährleisten. Dabei wurde ich Bilirubin, CRP, BSG, Enzymdruckparameter, Herzenzyme bestimmen lassen. Außerdem würde ich eine Sputumkultur und Rasennarbenabstrichtest des Weiteren wurde ich Simul eine EKG schreiben, um mögliche Herzprobleme auszuschließen. Zunächst würde ich eine Röntgen-Thorax durchführen, sowohl meine Verdachtdiagnose zu bestätigen, als auch andere mögliche Lungenprobleme auszuschließen. Außerdem würde ich gegebenenfalls würde ich Thorax CT durchführen, um mögliche andere Lungenprobleme auszuschließen. Sollte sich meine Verdachtdiagnose bestätigen, würde ich den Patienten stationäre aufnehmen. Zunächst würde ich den Patienten einen Venözugang vorlegen. Danach würde ich den Patienten Flüssigkeitszufuhr, Antibiotikum, zum Beispiel Penicillin oder Makrolidin oder Cephalosporin verabreichen. Danach würde ich eine pulmoner Konsil anordnen, um meine Tedavi des Patienten um um de, Therapie des Patienten zu optimieren. Zu optimieren. Wenn mit dieser einverstanden sind, würde ich mit den geplanten Untersuchungen fortsetzen, Herr Oberarzt. Herr Kollege, was empfehlen Sie während der Therapie den Patienten? Ja, ich empfehle zuerst Flüssigkeitszufuhr, danach Antibiotikum. Außerdem ich empfehle den Patienten Antitussiv und Mykolitikum und Antipyretikum. Aber gegebenenfalls wurde ich den Patienten Sauerstoffgabe. Okay. Wie können wir ein Bronchialkarzinom ausschließen? Ja, mit den Anamnese es gab keine Gewichtsverlust und Nachweis, aber um Bronchialkarzinome auszuschließen, würde ich den Patienten Thorax CT und MRT veranlassın. Ya hörebilirsin. Würden Sie, wenn Sie ein Bronchialkarzinom ausschließen, würden Sie ein Bronkoskopi durchführen? Jetzt empfehle ich nicht den Patienten Bronkoskopi durchführen, weil beim starker Infektion Bronkoskopi ist nicht durchführen. Ich denke, Können wir mithilfe aber Ultraschall des nach dem akut Behandlung würde ich dem Patienten Bronkoskopi empfehlen, ja. Können wir mithilfe Ultraschall des Thorax eine Pneumonie diagnostizieren? Ja, ich habe keine viel Erfahrung über diese Thema, Herr Oberst, aber nach der Prüfung werde ich diese Fall nachschlagen. Okay. Würden Sie in diesem Fall ein EKG schreiben und warum? Ja, natürlich. Ich empfehle den Patienten eine EKG schreiben, weil der Patient Brustschmerzen habe, ja. Brustschmerzen hat, Entschuldigung. Herr Kollegen, wie würden Sie eine Tuberkulose ausschließen? Ja, Lungentuberkulose auszuschließen, würde ich zunächst eine PPD machen, danach PCR veranlassen, gegebenenfalls röntgen destorak durchführen und was noch? Gibt es andere Möglichkeit, Herr Oberst? Sputum Kültür Sputum besonders. Kültür. Ja, ich habe vergessen ya. Wie können Sie Covid-19 behandeln? Covid-19 Evet. behandeln. Zuerst den Patienten stationäre aufnehmen und isolieren. Danach werde ich dem Patienten viele Medikamente, aber jetzt habe ich keine viele Erfahrung über das Thema. Wir können zu Hause behandeln, Flüssigkeitszufuhr, viel Wasser trinken, Antipyretikum, Bettruhe empfehlen. Gibt es keine bestimmte oder spezifische Medikamente. Therapie? Ja. Danke schön für diese sehr besondere Informationen, Herr Oberst. Können Sie so uns EKG aufklären? Ja, Herr Oberst, EKG ist eine spezielle Untersuchung, mit der wir elektrische Aktivität beurteilen können. Diese Untersuchung hilft uns, die Erkrankungen wie Herzrhythmusstörungen, Herzmuskelschwäche, Angina pectoris und Myokard Infarktus frühzeitig zu erkennen. Dazu setzen wir viele Elektroden auf Brust, den Arme und der Beine ein und die Bilder des Herzens wird als Kurve auf einem Monitor dargestellt. Die Untersuchung dauert ungefähr 5 bis 10 Minuten. Die Untersuchung ist ungefährlich und röntgenfrei und schmerzfrei. Es gibt keine bestimmte Vorbereitung. Es wird keine Nadeln und Kontrastmittel benötigt. Nach der Untersuchung, Entschuldigung, nach der Untersuchung gibt es keine Einschränkungen. Einschränkungen und der Patient kann seine Alltag Gewohnt. wie gewohnt fortsetzen in manchen Fällen können stattdessen andere Untersuchungen wie Echokardiographie oder andere Untersuchungen werden durchgeführt. Aber das hängt vom Krankbilde ab, Herr Oberst. Vielen Dank, Herr Kollege. Vielen Dank.